Herrenmode unserer Zeit ist vielfach immer noch eintönig und farblos. Das wichtigste Schmuckelement, mit dem man die Individualität zeigen kann, ist die Krawatte. Fast ein jeder Mann besitzt Krawatten, obwohl sie manche heute nicht mehr tragen. Für die anderen stellt sie jeden Morgen dasselbe Problem. Welche ist heute die richtige? Eine gemusterte oder doch lieber eine rote? Man kann durch eine Krawatte seine Laune ausdrücken oder eher anlassbezogen wählen. Gehe ich zu einer offiziellen Sache, wird die Wahl auf eine ruhigere, konservative Krawatte fallen. Gehe ich zu einem Rendezvous, werde ich etwas Lustiges oder modisch Lockeres anziehen. Oder ein Mascherl bzw. Butterfly oder auch Fliege genannt. Ein richtiger Gurgelpropeller muss selbst gebunden werden, wie das bei einer Krawatte heute eigentlich selbstverständlich ist. Eine Masche zu binden ist einfach. Man macht es genauso wie bei einer Schuhbandschleife. Im Sommer ist die Schalkrawatte angenehm. Manche bedecken die Blöße ihres Halses auch mit einem Tuch. Es gibt mehrere Bindemöglichkeiten. Beliebt sind der Normalknoten sowie der Windsorknoten. Eine falsch gebundene Schalkrawatte ist sicher nicht besser als keine Krawatte. Die Krawatte entstand im 17. Jahrhundert unter Ludwig XIV. Sie ist benannt nach den Kroaten eines fremden Regiments, die Halstücher trugen. Die Vorläufer der Krawatte war die Halskrause und der Überfallkragen. Nach 1690 umgab den Hals ein Tuch, das ganz aus Spitzen bestand. Die Enden dieses Tuches bildeten das sogenannte Jabot. Es gab zu dieser Zeit aber auch Halstücher. Neben das Jabot trat gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Schleife auf, als England die Führung in der Herrenmode von Frankreich übernahm. Im 19. Jahrhundert wurden die Formen variiert. Selbst im Anfang unseres Jahrhunderts spielte das Jabot noch eine große Rolle. Nicht jede Form hat sich bewährt und manche wirkt auf uns nur noch komisch. Ab 1910 gab es den Wandel zur langen Krawatte, die sich heute durchgesetzt hat. In der Gegenwart geht der Trend eher zu den ruhigeren Dessins. Es gibt sehr viel Samt, neuerdings aber auch viele gestrickte Krawatten. Große Mode ist auch noch die Masche. Zurzeit beherrschen jedoch die bunten Krawatten das Feld. Es gibt aber auch noch welche mit naturalistischen Abbildungen. Zahllos sind die Muster, die im Laufe der Zeit für Krawatten verwendet wurden. Nur wenige haben eine Saison überlebt. Derzeit wird alle 8 bis 10 Wochen eine neue Kollektion gebracht. Neuerungen lediglich zur Frühjahrs- und Herbstkollektion gehören der Vergangenheit an. Wer zu jeder Tages- und Nachtzeit gut angezogen sein möchte, sollte Dessins mit Clubstreifen oder Tupf wählen. Diese Muster gibt es, seit es die Krawatte gibt. Die Krawatte ist ein Schmuckelement. Aber sie ist auch eine Eintrittskarte für gesellschaftliche Veranstaltungen. Wer keine Krawatte trägt, wurde in der Krawattenwerbung als Krawattenmuffel dargestellt. Bei Hochzeiten und Beerdigungen trägt auch heute noch jeder eine Krawatte. Das Protokoll und das Zeremoniell schreiben eine Krawatte vor. Kein Abgeordneter würde ohne Krawatte das Parlament aufsuchen. Ob es aber richtig ist, Herren ohne Halsschmuck den Eintritt in Hotels und Restaurants zu verwehren? Die Hotelbesitzer argumentieren, die Krawatte sei ein unumgängliches Bekleidungsstück. Die konservative Runde trägt eben Krawatten. Hat ein Flieger seinen ersten Alleinflug gemacht, dann wird ihm seine Krawatte abgeschnitten. Die Krawatte dient hier als Beweis für eine erbrachte Leistung. Vom tiefen psychologischen Standpunkt aus ist sie zweifelsohne ein Penissymbol, ein Phallus-Symbol. Und es ist interessant zu sehen, dass sich die Krawatte als Bestandteil recht gut in das allgemeine Imponiergehabe einfügt, das wir schon in der vergleichenden Verhaltensforschung mit ähnlichen Elementen versehen betrachten können. Die Krawatte als Bestandteil des Imponiergehabes wendet sich aber von Mann zu Mann und nicht an die Frau. Sie ist also in der männlichen Rangordnung, in der männlichen Hierarchie, in dem männlichen Konkurrenzkampf ein beträchtlich tragendes Symbol geworden. Warum aber gürtet man sich den Hals mit einer Art von Schlinge? Man kann Krawatte und Kragen als Einheit sehen, die zusammengehört. In bestimmten Gesellschaftsstrukturen steht das Weglassen von Kragen und Krawatte symbolisch für eine andere Geisteshaltung, jedenfalls eine nicht repressive, eine revolutionäre Geisteshaltung. Das Tragen einer gebundenen Krawatte symbolisiert wahrscheinlich ein sich eingebunden sein in eine bestimmte Gesellschaftsstruktur. Man betrachtet seinen Hals, die Halsbinde, als Zeichen des Akzeptierens, des Gebundenseins, des Eingefügtseins in die Gesellschaft, in der man steht.